Die Regierungsdelegation der Republik Äquatorial Guinea unter Leitung vom Minister für Landwirtschaft, Viehzucht und Nahrungsmittel, Victor Kurange Meire, besuchte am 10. August den Sonnenpalast Kumsusan und bezeichnete den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.